Szene 2. Szene 1, Szene 2. 1, 2. 1, 2, 3. Bitte. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was? 8 Uhr? 9. 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Bitte? 9. Neu? Oi, oi, 9. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. 4, 5, bitte. 4, 5. I, Ü. Vier, fünf, sechs. 5, 6, 7. I, sie, 7. 6, 7, 8. 8, 8, 8. Bach. Bach. Johann Sebastian Bach. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr? 9 Uhr. Das ist Otto. Otto Schmidt. Herein. Herein, bitte. Und das ist Herr Professor Müller. Ach, Otto. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Ja, es ist 9 Uhr? Ja, Herr Müller. Es ist 9 Uhr. Gut. Antworten Sie bitte. Ist es 8 Uhr? Nein, es ist nicht. Nein, es ist nicht 8 Uhr. Bitte? Ist es 7 Uhr? Nein. Nein, es ist nicht 7 Uhr. Frage: Ist es 6 Uhr? Nein, es ist nicht 6 Uhr. Frage, wie viel Uhr ist es? Es ist 9 Uhr. Wie viel Uhr, bitte? 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Oh ja, danke. Es ist 9 Uhr. Es ist nicht 8 Uhr. Bitte? Nicht 8. Nicht 8. Nicht, nicht, ich. Nicht, nicht, ich. Ja, ja, ich. Ja, ja, ich. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Gut, das ist Szene 2. Psst, hören Sie zu. Psst. Das ist nicht Szene 1. Das ist Szene 2. Das ist Musik, klassische Musik. Die Musik von Johann Sebastian Bach. Das ist ein Volkswagen, ein deutscher Wagen. Tja, das ist kein Mercedes, kein Porsche. Das ist ein Volkswagen. Hören Sie. Das ist ein Autobus. Und das ist eine U-Bahn. Erika, komm doch! Die U-Bahn! Das ist Otto. Otto Schmidt. Herein! Herein, bitte! Und das ist Herr Müller. Es ist 9 Uhr. Nicht 7, nicht 8. Es ist 9 Uhr. Und die Szene 2 ist zu Ende. Eine Pause von 5 Sekunden.